kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Gehört haben. Machen wir das Ganze nochmal. Die Moderation, die Sandy Ischow ist hier, Herr Kollege am Mikrofon und die Ultimate Sound Crew hinter mir zu Gast heute im, bei der Sandy Ischow. Hallo? Hört ihr mal aus? Und wie wir vernommen haben, haben wir auch schon die ersten Hörer. Ihr seid gegrüßt und danke für die Info. Ja, Moritz Schlieb in der Mix. Ihr hört es schon, eine Stunde, die Ultimate Sound Crew. Dann später im Interview und halt nochmal die Ansage, kämpft für freies Radio, kämpft für Sandy Ischow und Co., damit weiter gesendet werden darf. Unterschreibt die Petition. Infos auf coloradio.org oder radio.füralle.org oder wie genau die Adresse war. Ja, dann wünsche ich mal viel Spaß. Die nächste Stunde ist an die Eve-Show und jetzt weiter Moritz Schlieb. Yeah.

jammer, jammer, jammer, jam on and on and on and. Okay, dann frage ich doch mal in die Runde die Jungs Ultimate Sound Crew, woher ihr kommt, was der Name bedeutet, wie der Name entstanden ist, beziehungsweise euch kurz vorstellt, damit die Hörerschaft da draußen kurz weiß, wer hier im Studio ist, beziehungsweise was ihr gemacht habt und das mal halt einzeln dann mal beleuchten, die Station. Und wie ich hörte, seid ihr jetzt auch im 10. Jahr, also eine kleine Feier, die ansteht. Und ja, da lasse ich euch einfach mal erzählen. Hi. Wir sind alle so schüchtern, wir müssen uns erstmal irgendwie im Klaren werden, wer jetzt hier was erzählt von uns. Nein, wir sind die Ultimate Sound Crew aus Radeberg. Wir sitzen jetzt vier Leute von uns, insgesamt sind wir neun. Zu Gast haben wir den Steven Kopp, wir haben den Micha zu Gast, den Eric Sun und mich, den Moritz. Wir kommen alle zusammen aus Radeberg. Wir sind, glaube, was soll ich sagen, Zusammenschluss von neun Jungs, die irgendwie sich ja, der Musik verschrieben haben und irgendwie der Stadt Radeberg regional da irgendwie was Gutes tun wollen mit vielen kleinen Projekten, die wir vielleicht die Sendung noch vorstellen können. Ja, Moritz, das wäre schön, dass man da nochmal Projekte vorstellt. Und Radeberg, ihr wohnt alle noch in Radeberg? Ich persönlich jetzt nicht. Wir haben es gerade mal durchgezählt von uns. Wir sind insgesamt neun, wohnen vier Leute nicht in Radeberg. Die anderen drehen sich schon oder wohnen in dieser Stadt und alles dreht sich auch um diese Stadt. Das heißt, die ganzen Veranstaltungen finden da statt und ja, das ist so unser kleines Universum. Und 10 Jahre zurück, wir haben 2010. Sehr schwere Frage. Woran mag es wohl liegen? Mit Mathe, da bin ich. 2000 hat es in Radeberg begonnen, wie ich das vorhin verstanden habe von euch. Richtig. Ja, das ist richtig. Genau, jetzt erzählt doch mal, wie ist es denn gekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Wie ist Ultimate Sound Crew entstanden? Und wie ging das praktisch in Radeberg los? Sag ich mal was dazu. Steven hier. Also vor 10 Jahren fühlte ich mich etwas alleingelassen mit meiner Musik. Und da habe ich den Micha kennengelernt. Und Micha ist ja musikalisch ja doch schon auf derselben Wellenlänge wie ich. Und da hatte halt irgendwie ja, Bock, Veranstaltungen oder Partys zu machen. Und ja, dann haben wir halt angefangen, Locations zu mieten, zum Beispiel ein Radberges Schloss, und haben halt dort angefangen, illegal Partys zu veranstalten. Wir haben da als Geburtstagsveranstaltung, das kennen bestimmt einige, die hier zuhören. Wurde auch regelmäßig aufgelöst von unseren grünen Freunden. Und ja, es gab halt so eine Location, die hatten wir halt sehr, oder die haben wir schon ins Herz geschlossen, obwohl die für uns eigentlich relativ aussichtslos war. Aber Micha hat sich da reingehangen und haben halt 2001 dort unsere erste wirklich große Veranstaltung gemacht mit Marosha. Kann man ja dazu stehen, ist kein Geheimnis. Jeder fängt mal an. Und ja, so hat sich das dann halt entwickelt über, ich sag jetzt mal, rein 5 Jahre, wo intensiv Feierei und Partys gemacht wurden. Und dann war halt erstmal Schluss wegen Behördenkram und tralala. Das will sich nur nicht ändern. Ja, und jetzt macht halt so, erstmal grob gesagt, von den einzelnen Leuten jeder so seinen eigenen musikalischen Weg. Quasi jetzt die ganzen DJs, es gibt natürlich Bookings außerhalb, also wir machen immer unsere eigenen Sachen und ja, dann eine oder andere Produktion und wie das halt dann so, jeder entwickelt sich halt weiter, irgendwo musikalisch und ja. Sehr schön. Und habt ihr in Dresden auch veranstaltet oder lediglich nur in Radeberg? Wir sind unserer Heimatstadt verbunden geblieben, trotz der Nähe zu Dresden. aber wir waren bisher nur in Radeberg aktiv. Und das ist ja auch, sag mal, unser ja, Hauptaugenmerk ist es ja, in unserer Heimatstadt aktiv zu werden. In Dresden gibt es ja genug andere Leute. Mhm. Und ich sag mal so, wir wollen ja die Konkurrenz nicht verschrecken, deswegen sind wir in Radeberg geblieben. Und das war jetzt ein Scherz für unsere Mitbewerber. Nee, macht weiter hier in Dresden, aber wir bleiben bei uns hinterm Wald und ihr braucht keine Angst vor uns zu haben. Nee, Angst wird hier sicherlich keiner haben. Die Frage ist eher, ob Dresden euch wahrnimmt und euch derzeit auch als Musiker nach Dresden holt, Booking oder andere Kooperation, ob da etwas geplant ist oder schon am Laufen? Also ich denke mal, früher wurden wir schon wahrgenommen von den Dresdnern, wo wir noch im ehemaligen Speisesaal von dem Robotronbetrieb tätig waren. Wir hatten ja auch einige ganz gute Künstler, wie schon gesagt, hier Marusha, DJ Disco, Angela Flehm, die ganzen Kitas, FM-Leute waren da. Also der Doorkeeper ist ja bei uns ein- und ausgegangen quasi damals. Dann Patrick Lindsay, Frank Lorber. Also ich sag mal, die Referenzliste ist jetzt nie unendlich, aber kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Und ja, mittlerweile sind wir eher ruhiger geworden. Wir sind jetzt auch alle größtenteils Mitte, Ende 20, ja, wo unsere Sturm- und Drangzeit vorbei ist und man macht eher was Solideres. Gratulation, und, ja. Genau. Und seit 2006 sind wir zusammen mit dem Stadtbad Radeberg, haben wir da ein Projekt, entwickelt ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir machen da jeden letzten Freitag im Monat, in den Sommermonaten, die Deep Lounge, wo halt jeder kommen kann. Das ist von 20 bis 24 Uhr ist das und Eintritt ist frei und man kann da halt schön relaxed ja, auf das schöne Stadtbad sehen, tolle Musik hören und ja. Das heißt, dieses Jahr auch geplant und Sommermonate, wann beginnt das? Also wir fangen Ende Mai an. Das Stadtbad wurde letztes Jahr in Radeberg für knapp 2 Millionen Euro umgebaut. Das ist ja nicht gerade alltäglich, sondern eher werden Bäder geschlossen und bei uns wird investiert. Wir haben es uns halt auch verdient. Und nee, also da können wir echt stolz sein in Radeberg, dass relativ viel Geld investiert wird und wir halt die Möglichkeit haben, da uns zu präsentieren. Und wir sind auch ein fester Bestandteil zum Radeberger Stadtfest bzw. Bierstadtfest mittlerweile geworden. Und ich glaube, unsere Konstellation, wie das so funktioniert, kann eigentlich nur in einer Kleinstadt funktionieren, wo man, sag mal, Hand in Hand arbeitet. In Dresden ist alles viel größer oder in anderen Städten. Und ich sag mal so, bei uns kennt man sich halt und es geht auch vieles auf Zuruf, ohne jetzt irgendwelche Anträge auszufüllen oder was auch immer. Und das ist auch, sag mal, der Punkt, der uns letztendlich stark macht und auch die Verbundenheit zu Radeberg nach wie vor, ja, bestehen bleibt. Und wenn das dann startet, geht ihr konkret wieder auf DJs zu oder habt ihr praktisch so eine Politik, dass ihr schaut, wer sich bei euch meldet und wenn gefallen ist, dann die Leute bucht oder denen die Möglichkeit einräumt zu spielen? Also je nachdem, wir versuchen es so zu handhaben, dass wir für die 4 Stunden, die wir halt Zeit haben an dem einen Freitag für die Deep Lounge, einen Gast-DJ holen. Also da fühlt sich praktisch ein Resident von uns verantwortlich, der lädt halt jemanden ein. Das ist ja alles auf freundschaftlicher Basis. Ob das jetzt die Colleen aus Bautzen ist oder welche aus Dresden etc. Ich meine, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und für ein Spritgeld kommen dann die Leute halt zu uns und da wird halt 2 Stunden spielt der Resident und 2 Stunden spielt der Gast und dann ist der Abend auch schon wieder vorbei. Auf dem Prinzip wird das meistens fortgeführt. Sehr schön, dann bin ich gespannt, was dieses Jahr passiert und vielleicht schaue ich auch mal vorbei als Gast. Vielleicht. Weil, fürs Protokoll, das vielleicht wird gestrichen. Wir streichen das, wir cutten das im Nachhinein raus. Ja, dann würde ich sagen, wir hören einfach mal wieder bei Moritz in das Set und Moritz wird auch dann später nochmal Rede und Antwort dazu stehen. Und ja, wir reden später einfach weiter, wo man euch findet im Internet und alles. Jetzt erstmal weiter, Moritz Schlieb. try and get into this groove, y'all. Yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Now, yeah. Yeah, yeah. Yeah, come on. Now, I want you to move your hips, y'all. Yeah, right here. And I want you to shake your butt, yeah. All right. Yeah. Yeah, yeah. Come on. And I want you to hey, yo, people, I want you to raise your hand. Raise your hands, dude. Yeah, all right. I want to see everybody's hands up. Nice. Now, DJ, DJ. DJ. Can you break it down for a second? Get off that. All right. Bring it back, y'all. Bring it back. Bring it back. Yeah. Now, people, I want you to get in the groove. Get in the groove. Aight. And I want you to move your feet. Move your feet, y'all. So, dann kommen wir doch ganz kurz mit Moritz Diebmal ins Gespräch hinsichtlich seines wunderschönen Sets hier, was angemessen des Sonntagnachmittages, sehr warm und jazzisch. Jazzig, Moritz, wie würdest Jazz du... Jazz kann man schon sagen, aber ich denke, am Anfang lief auch ein bisschen Funk, irgendwie Dub-Techno. Ja, irgendwie so der ganze Spannungsbogen wird vertreten sein, denke ich. Es läuft dann noch 20 Minuten, wenn ich die Uhr da gerade sehe. Das stimmt. Hast du eigentlich für deinen Stil eine Definition, beziehungsweise du hast ja schon kurz angesprochen, was vertreten war, halt eine Nein. Orientierung, Stilrichtung? Nein, also das kann man echt nicht pauschalisieren. Es kommt drauf an, manchmal wo ich spiele, in welchen Clubs, was da für ein Publikum anwesend sein wird, was da für ein Klientel hinkommt. Oder auch um welche Uhrzeit das ist. Also wenn es ein Warm-up ist, dann werde ich niemals irgendwie schnelle, aggressive Platten spielen, obwohl ich das eigentlich kaum mache. Es ist schon recht tanzbar, was ich mache. Ich gehe davon aus, dass es tanzbar ist. Ja, es ist schon House. Es ist einfach House. Und das mit allen Facetten, ob es nun gerade dieses gehypte lateinamerikanische Zeugs ist oder mit Jazz-Einflüssen oder einfach... Ja, es wird so oft gesagt Chicago, aber es ist halt einfach so, das ist nun mal der Ursprung von dieser Musik. Ich mag Dub-Techno sehr. Und was ich jetzt immer wieder probiere, ist so ja, Folk und Indie mit unterzubringen, weil ich das privat sehr gern höre. Also da höre ich nichts mit Viervierteltakt. Was natürlich sehr schwierig ist, weil ein Publikum in einem Hausclub möchte einfach House hören und einfach kein Trip-Hop oder kein Indie. Aber irgendwie will ich das da ein bisschen... ja, kombinieren, dass ich da ja, Pionierarbeit leiste vielleicht, was ein DJ dann angeht. Da gehe ich doch mal einen Schritt weiter, weil als DJ das zu kombinieren ist eine Sache. Wenn man dann zum Produzieren kommt, kann man ja bewusst auch Stile, wenn man produzieren sollte, eben vermischen. Und neben dir sitzt ja auch jetzt ein Produzent, der sich doch direkt mit ins Gespräch eingliedern kann, weil die Frage ist... was du produzierst, beziehungsweise wie ich es vorher verstanden habe, tauscht ihr euch auch gegenseitig aus. Der eine produziert, der andere spielt, beziehungsweise dieser Rücklauf vom DJ, das kommt nicht so gut an, kann ich mir vorstellen. Man muss daran noch drehen. Wie ist es denn, du hast gerade gesagt, was du dir vorstellen könntest. Ist auch das Feedback an deinen Kollegen, dass er eventuell dahingehend produziert? Also nochmal die Antwort zu der Frage, was ich dann spiele, sind natürlich auch Platten und Sound, die der Steven neben mir produziert. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass er wirklich viel in der Pipeline hatte und ich gerade zu dem Zeitpunkt einfach die Gigs und wir haben es auf CD einfach ausprobiert und ich habe ihm dann immer Videos aufgenommen, wie kommt es an beim Publikum. Das war sehr positiv und daraufhin hat dann der Steven auch wirklich letztes Jahr seine erste Platte rausgebracht. Aber ja, ich würde sagen, ja. Wir kündigen doch einfach mal die Platte an, damit die Leute draußen wissen, was der Name war. Steven, dein Künstlername? Ja, Steven Cook. Und die Platte hieß Dirty House EP, ist letztes Jahr erschienen, digital im Mai und auf Vinyl leider wegen etwas Verspätung im September, glaube ich. Und ja, wie schon gesagt, Moritz ist immer so... Ja, der testet die ganzen Tracks oder hat relativ zeitig angefangen, meine Tracks zu testen. Und das hat auch relativ gut funktioniert. War immer, ja, ist halt gut für einen Produzenten, ein Feedback zu bekommen von den Leuten, gerade wie die Sachen auf dem Dancefloor funktionieren. Und so kann man sich halt orientieren, wie man weitermacht, auch für die Zukunft. Das Gute war, dass natürlich auch andere Leute darauf aufmerksam geworden sind. Und ausschlaggebend war, dass das mitbekommen haben Manny Jordan und Exec Bud, auch jetzt bekannt als Tarek Mode aus Kamenz, die ja mit ihrem Digital-Label Vectone relativ erfolgreich sind oder schon lange unterwegs sind. Und die haben halt gesagt, ja, wie sieht's aus? Wir haben Bock eigentlich ein richtig cooles Sub-Label zu machen, ein House-Label, reine schöne House-Musik, auch das, was Melvin schon gesagt hat, so Klänge, ja, Dubstep, Deep House und wie sich das alles schimpft, aber man hat ja eben seine eigene Meinung zu seinem Sound. Und ja, die haben dann damals halt 4 Tracks von mir bekommen, quasi was ja draußen schon als komplette EP bezeichnet wird. Und Ja, dann haben wir halt Nägel mit Köpfen gemacht, haben gesagt, okay, wir machen jetzt das Sublabel zusammen zu dritt. Und ja, so ging es dann los. Blabber produziert und jetzt haben die wir... Die kam gut, die kam richtig gut. Ja, die ist auf jeden Fall gut gegangen. Also. Und ja, jetzt sind halt schon die nächsten zwei EPs draußen, halt leider nur digital, weil Platte ist ja auch ein Kostenfaktor heutzutage und ein ganz schwieriges Pflaster für Produzenten und kleine Labels, eine Platte rauszuschmeißen, obwohl für mich persönlich Platte das Nonplusultra ist. Also das ist wie eine Visitenkarte und wenn man eine Platte in der Hand hält, ist es einfach... Ja, dann stelle ich doch gleich mal an Moritz die Frage... digital. Spielst du das auf CD oder hast du auch schon sowas wie Traktor oder Serato dann dein eigen? Ja, hauptsächlich ist alles wirklich Vinyl. Womit ich arbeite, ist dann noch ein CD-Player oder M2 CD-Player für, wie schon gesagt, die unveröffentlichten Tracks vom Steven oder ich arbeite mit vielen Samples. Manchmal auch einfach eine Platte von, keine Ahnung, 1992, die kostet bei eBay 100 Euro. Und dann greife ich schon auf die neuen Medien zurück, wie das Internet. Und die kann man dann schon online erkaufen für einfach 3 Euro. Und da nehme ich dann schon eine CD. Aber sonst, ich habe mir das überlegt mit dem Traktor und mit dem Final Scratch. Ich bin aber so eher der visuelle DJ, der nicht seine Tracknamen kennt, sondern ich gucke auf das Label und ich habe im Kopf, ich brauche jetzt die Platte, die so aussieht. Ja. Und dann durchforste ich einfach meinen Plattenkoffer. Deswegen kann ich das jetzt für mich jetzt, nee, nicht digital. Ja. Ich habe jetzt nichts gegen digital, aber ich kann es einfach für mich persönlich nicht. Ist nicht drin. Weil die Frage stelle ich gerne meinen Gästen. Gibt es ja verschiedene Meinungen, auch dass man diskutiert darüber, was denn besser ist, ob Final Scratch oder Serato. Und was du sagtest, Problem kenne ich selber mit dem Visuellen. Also ja. Eventuell löst das noch diese Computerbranche, dass das visueller wird. Aber man muss schon umdenken, was die Strukturierung betrifft. Wie legt man praktisch seine MP3 ab? Und die sind günstiger, man kauft davon mehr. Man hat eine Terabyte Platte, die kaum zu begreifen ist, was man da alles hat. Und wenn die Auswahl einfach zu groß wird von dem, was man dann in einem 2-Stunden-Set zur Verfügung hat, finde ich, umso schlechter wird es eigentlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt nur mit 70 Platten in den Club gehe und mir vorher so ein bisschen Kopf gemacht habe, ist es eigentlich, war das Set für mich persönlich besser, als wenn ich mit 2 Plattentaschen anreise, 200 Platten dabei habe und ich bin vollkommen überfordert, was ich jetzt überhaupt da auspacken soll, weil einfach die Auswahl so groß ist. Mhm. Ja, das stimmt. Dann nächste Frage, wo spielst du denn? Beziehungsweise eventuell nochmal kurzer Abriss, wo ihr alle so spielt. Ist das halt hier im Umfeld? Ist das, wo du momentan gerade stationiert bist, in München? Oder ist das schon international? Wo seid ihr gerade tätig? Ja, der Japan-Gig, der blieb noch aus. Der ist noch nicht so. Darauf warte ich noch. Ganz ehrlich, gerade sieht es ein bisschen mau aus. Ist auch nicht so schlimm. Ich dränge mich keinem auf. Letztes Jahr lief es relativ gut, aber eigentlich, wir alle spielen überall mal woanders. Wir sind nicht nur in Radeberg, wie schon erwähnt, wir sind in Dresden. Ich persönlich war in Sachsen-Anhalt und Leipzig und auch in dem Superclub Zuma in Plauen. Ich kann den nur supporten, weil der in Dresden total untergeht, der Club. Das ist wirklich ein geiler Laden und ganz Dresden würde die Augen ausfallen, was sie da hingezimmert haben. Ja, ansonsten halt in Dresden so kleinere Läden, manchmal wie der Club der Republik. Ja. Und der Steven ist demnächst dran, in Pushkin habe ich gehört. Also wir sind als Live-Act oder als DJ? Nee, als DJ. Also ich spiele oder lege Platten auf seit 1999 und das Produzieren ist dann quasi, ja, weil irgendwo Grenzen erreicht wurden, hat mir das halt nicht mehr gelangt und habe ich dann halt angefangen zu produzieren. Aber ich lege natürlich weiterhin auf, also wie gesagt, jetzt Pushkin, dann also Brandenburger Gegend, früher oft Berlin, das hat schon mal bis nach Polen gereicht. Also wie feiern denn die Polen? Die sollen es ja gut feiern. Polen sind krank, geht gar nicht. Also das ist Wahnsinn. Also du fährst eigentlich mit vollkommen anderen Erwartungen hin, aber wir wurden komplett überrascht. Also Wahnsinnsvolk und ja, natürlich. Die Platten sind alle da. Nee, also Wahnsinn die haben, denke ich mal, doch eine relativ gute Party-Szene. Aber für die Leute halt, was ich halt relativ traurig finde, dass sich halt das die meisten gar nicht leisten können. Das ist Wahnsinn, wenn man sich das mal umhört, wie das dort vonstatten geht und dass die Love Parade für die früher sowas wie der Jahresurlaub ist, dann ist das schon Wahnsinn, aber die haben das dankbar entgegengenommen und also wirklich der Hammer. Ja, ansonsten halt, wie gesagt, hier im Umland gibt der Republik ab und zu und solche Sachen. Ja. Um nochmal ein kleines bisschen Werbung zu machen, also am 29.01. ist die erste Akzentparty im Metronomenclub, wo wir oder beziehungsweise manche von uns vertreten sind, unter anderem auch Raumakustik, die jetzt zwar nicht zu unserer Crew gehören, aber zum engsten Freundeskreis. Dann am 6.03. mit Anthony Roter in der Grotte und am 13.03. ist dann noch mein und sein Geburtstag im TPR zu feiern. Schön. Und ja, die Zeit haben wir fast schon erreicht, wo man dann jetzt doch auch nochmal die Internetauftritte präsentieren kann. Weil die Frage wäre, wo kann man denn nochmal nachlesen, wo die nächsten Gigs bei euch sind, wo ihr spielt? Was ist der zentrale Einstiegspunkt im Internet? Der zentrale Einstiegspunkt ist www.ultimate-sound.de und dort kommt man dann auf die ganzen Verlinkungen, gerade MySpace oder auf jeden Künstler selber. Auf Moritz, auf Steven, auf mich und auf die anderen Künstler, die noch bei uns vertreten sind. Und ihr seid sicherlich auch alle mit MySpace selbst noch vertreten und als Ultimate Sound Crew. Richtig. Sehr schön. Und dann präsentiere ich doch nochmal die Sandy Eve Show, ja, die passt im Internet auf MySpace/Sandy Eve Show, beziehungsweise dieses wunderschöne Set mit diesem sehr schönen Interview und seinen Patzern dann im Nachhinein auf soundcloud.com/Colère und dort findet ihr alles. Und Moritz möchte jetzt auch noch was sagen? Ja, wir sind jetzt halt hier zu viert im Studio, aber ich muss noch mal sagen, wir sind 9 Köpfe oder 10, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen. Und wir sind irgendwie alle komplett in andere Richtungen talentiert. Also wir haben Elektroniker dabei, wir haben Soundtüftler dabei, der Micha macht die Organisation irgendwie. Nicht, dass jetzt der Fokus nur auf uns vier hier im Studio liegt. Ich finde es eigentlich total klasse, dass irgendwie wir in alle Richtungen ja ein gewisses Know-how haben. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel wie die Dezember, die jetzt stattgefunden hat, müsst ihr kurz googeln, aufbauen, dann hat es einfach Hand und Fuß, dann sind das nicht halbe Sachen. Weil wir einfach schon 10 Jahre lang Know-how haben und das wollte ich nochmal kurz sagen, dass es nicht so untergeht. Mhm. Und noch Werbung kurz für den 30.01. Move D kommt. Der Künstler von Swarvel, Move D, schön langsam schleppenden Haus, unter anderem auch mit mir und dem Napunk, kann ich nur empfehlen. Und jetzt weiter zum Rico. Ja, da frage ich doch gleich mal, 30.01. ist ja nicht weit hin, ne? Wollen wir vielleicht noch eine kleine Verlosung machen? Ich habe keinen Einfluss auf Freikarten. Okay. Ich sitze leider nicht in der Verwaltung von der Relay-Crew. Ich würde es gerne tun, vielleicht, wir sagen jetzt einfach ja. Dem Timo schmeiße ich jetzt ins Wasser. Ich sage, ich habe 2 Gästelistenplätze und die können wir gar nicht verlosen. Beziehungsweise im Nachhinein, wer dann auf Soundcloud die Sendung hört und meint, der hat die Antwort parat, dass er schreibt, weil das Versprechen gebe ich, dass es auf Soundcloud dann veröffentlicht wird. Wir haben genügend Mitschnitte, beziehungsweise auf der Ultimate Sound Crew werdet ihr auch diese Sendung finden. Jetzt müssen wir uns bloß noch eine schicke Frage ausdenken. Wann war unsere erste Veranstaltung? Ja, wann war die erste Veranstaltung der Ultimate Sound Crew und wo war sie? Wer das weiß, der schreibt einfach dann entsprechend an die zu findenden Kontakte auf Ultimate. Sagt bitte einfach nochmal eure Adresse an. ultimate-sound.de. Wunderbar, beziehungsweise über die Sandy Eve Show, die es im Internet überall gibt. Und zwei Gästelisten. Stell das Bier weg. Wir können ja noch kurz auflösen, wo das Problem liegt. Catering und Sushi natürlich. Was haben wir? Ja, Radeberg. Was ist für Radeberg sprechen? Was habt ihr heute mitgebracht, dass ich hier so unwillens bin zu reden? Ja. Radeberger Bitter, der etwas leckerere Jägermeister, kann ich nur jedem empfehlen. Und wer in Radeberg nicht nur mal zum Biertrinken vorbeikommt, kann ruhig mal 200 Meter laufen und sich die Destillation und Likörfabrik näher betrachten. Ja, macht das dann doch vielleicht auch bei euch mitsprechen. Was Relike betrifft und die Crew ist natürlich auch herzlich eingeladen in die Sandy Eve Show, hatten wir noch nicht und würde sich ja auch wunderbar anfügen an die Ultimate Sound Crew. Ja, liebe Grüße hier an dieser Stelle, Timo, falls ihr es hört. 30.01. Glory, wir werden es bestimmt sehen Aufruf geht nach draußen. 6 Minuten haben wir noch. Ich bedanke mich an dieser Stelle an meine Gäste hier. Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Sendung. Und möchte dir noch grüßen. Ja. Guckt über den Tellerrand. Hört gute Musik. Ja, lasst euch wählt für die Petition, unterschreibt den Online-Brief für Coloradio. Es ist total wichtig einfach für die kulturelle Bildung in Dresden. Es gibt nicht nur Radio PSR. So ist es. Das ist ein Statement. Coloradio muss weiter bestehen, damit auch diese wunderschönen Sendungen, die Musiksendungen hier gesendet werden dürfen oder dass eine Plattform da ist. Und ja, ich sage danke an die Hörerschaft auf soundcloud.com/colère, dann demnächst diese Sendung zum Wiederhören, alle anderen Sendungen, wobei nicht das ganze Repertoire, sondern das letzte Jahr ist dort auch vertreten, was man anhören kann. Und ihr findet dort auch einen Link auf das Archiv, wo ihr dann wirklich alle downloaden könnt. Und ja, bin gespannt, was 2010 noch passiert. Im Februar dann Cesanova im Studio, beziehungsweise war ich bei den Jungs im Studio und dann im Februar die Sendung dazu. Seid gespannt. Cesanova ganz privat, eine Stunde mit Hintergrundberichten zu den Lieblingstracks der Jungs. Und ich sag einfach mal kurz und knackig: Tschüss. Tschüss. Tschüss.